Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 115 des Gabelbissen Podcasts. Ich hoffe, ihr habt die Osterfeiertage gut verbracht. Ich für meinen Teil hab so, waren wirklich ein paar schöne entspannte Tage mit ordentlich viel kulinarischen Genüssen. Ich hoffe, bei euch war es auch so. Und ich hoffe, ihr konntet auch ordentlich zulangen. Ich für meinen Teil musste mich leider ein wenig zurückhalten, weil ich ja gerade am Abnehmen bin. Wer meinen anderen Podcast, das Sprechkröstl, hört, der weiß halt darüber bestens Bescheid. Ja, und von daher habe ich halt immer nur ein Stückchen Torte gegessen, wenn ich auch gern noch ein zweites oder gar drittes gegessen hätte. Nichtsdestotrotz, es war trotzdem sehr, sehr schön und es hat alles wunderbar gut geschmeckt. Habt ihr vielleicht zufälligerweise viele Ostereier bekommen und wisst jetzt nicht recht, was ihr damit machen sollt? Falls ja, dann wird das heutige Rezept etwas sein, was euch durchaus gefallen könnte. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema. Im heutigen Gabelbissen geht es um den sogenannten Lustenauer Senf. Was Dijon in Frankreich für den Senf ist, das ist Lustenau eben für Österreich, was den Senf betrifft. Lustenau handelt sich um eine Stadt mit so ca. 23.000 Einwohnern und man findet diese nette Stadt im schönen Vorarlberg. In Österreich gilt es mehr oder weniger als so eine Art Zentrum von hochqualitativem Senf. Es wird dort von einer Senfmühle, werden dort verschiedenste Sorten unter dem Begriff Lustenauer Senf produziert. Und da findet man eigentlich alles, von mild bis scharf, auch speziellere Mischungen, wo zum Beispiel spezielle Gewürze reinkommen, findet man da. Der Fokus von dieser Senfmanufaktur, nennen wir jetzt mal so, liegt eindeutig darauf, eher regionale oder Produkte aus der Nähe zu beziehen. So bezieht man zum Beispiel den Senfsamen aus dem Burgenland. Senf gedeiht dort wunderbar. Das hängt zum Beispiel mit dem pannonischen Klima zusammen, das wir im Burgenland vorfinden. Gewisse Senfsamen müssen aber dann dennoch importiert werden und da bezieht man sie hauptsächlich aus der Region Apulien in Italien. Für Senf benötigt man aber zusätzlich noch mehr Zutaten, nicht nur die Senfsaat. Zum Beispiel wird hier auch gern Apfelmost herangezogen. Und da wird für die Herstellung vom Lustenauer Senf ganz, ganz spezieller Apfelmus genommen. Der wird extra nur für die Senfmanufaktur gepresst und da werden auch nur spezielle Apfelsorten verwendet. Welche genau, dürfte wohl ein Betriebsgeheimnis sein, das konnte ich leider nicht recherchieren. Also wie ihr seht, im Großen und Ganzen setzt man hier wirklich auf regionale Produkte, auf Produkte der Genussregion, mal abgesehen natürlich vom Senfsamen aus Apulien. Der Senf wird auch übrigens gerne Tafelsenf genannt und ist ganz streng genommen eigentlich eine sogenannte Senfpaste, weil der Senf wäre die Pflanze und das, was wir konsumieren, ist dann die Paste daraus. Das Ganze besteht aus, wie man vermuten kann, gemahlenen Senfkörnern, die mit Flüssigkeit versetzt werden. Senf ist ja etwas, was man wunderbar und extrem vielseitig einsetzen kann. Man kann es zur Geschmacksverstärkung zum Beispiel bei Wurstwaren, bei Schinken, bei gebökelten, bei geräuchertem Fleisch verwenden, aber auch super in Soßen verwenden, bei Salaten, bei Dressings zum Beispiel ist es super, wenn man ein bisschen an Senf dazu gibt. Zu Fisch passt Senf. Ich glaube, es gibt fast nichts, wo Senf nicht dazu passt. Okay, vielleicht so Osterpinze würde ich nicht unbedingt Senf draufstreichen wollen oder so ein Marmeladebrot zusätzlich noch Senf, aber sagen wir mal von den bekannten Sachen. Passt der gute Senf eigentlich überall dazu. Schauen wir uns mal die Senfmühle historisch betrachtet ein bisschen an. Lustenau kennt die Senfproduktion eigentlich bereits seit dem 19. Jahrhundert. Also seit dieser Zeit wird dort schon Senf produziert. Damals noch von einer gewissen Hofer und Co. Firma mit dem Namen, welche aber dann im Jahre 1911 in den Besitz der heutigen Familie Bösch übergegangen ist. Also seit diesem Zeitpunkt ist die Ölmühle, also die Senfmühle, im Besitz der Familie Bösch und die geben das von Generation zu Generation weiter. Und durch diesen Kauf ist quasi dann die Geburtsstunde des Lustenauer Senfs gewesen. Davor wurde zwar auch Senf produziert, aber man legt nicht so viel Wert auf hohe Qualität. Im Gegensatz zu vielen anderen Senfmühlen in Österreich hat man auch hier in Lostenodern probiert, ein bisschen kreativer bei den Rezepten zu sein. Also nicht nur das Standardprogramm zu liefern, sei es jetzt Kremser Senf, Estragon, was auch immer, sondern halt ein bisschen ausgefallenere Sachen und andere Kombinationen zu machen. Und das hat dann gereicht und somit hat man in Österreich einen wirklich sehr, sehr guten Ruf erlangt für hochqualitativen Senf. Mit dem Ersten Weltkrieg und vor allem mit dem Zweiten Weltkrieg kam dann ein tiefer Rückschlag. Es war ein schwieriger Wiedereinstieg in der Nachkriegszeit, also die Hallen waren zerstört, also es war wirklich schlimm dort. Und man suchte dann mit den alten Rezepten, mit der alten Lustenauer Tradition mehr oder weniger zu punkten und das hat dann auch gefruchtet und die Firma produziert heute noch. Also Lustenauer Senf kann man nach wie vor überall bei uns kaufen. Und man hat immerhin einen Jahresausstoß an Senf von 300.000 Kilogramm Senf. Man im Vergleich zu großen Senfproduzenten in Dijon oder wo auch immer, natürlich wenig, aber für eine kleine Manufaktur oder für eine Firma aus Österreich ist das schon ein gewaltiger Ausstoß an Senf. Ich würde mal vorschlagen, jetzt habe ich so oft von Senf gesprochen und kurz den Lustenauer Senf vorgestellt, dass wir uns jetzt mal den Senf an sich etwas genauer anschauen werden. So grob gesagt kann man sagen, gibt es im Grunde drei Arten von Senf, also von der Pflanze her gesehen, welche zur Herstellung unseres Tafelsenf geeignet sind. Der wohl am meisten verwendete ist der weiße oder gelbe Senf. Weiters haben wir dann noch braunen und schwarzen Senf. Die Pflanze selbst zählt zu den Kreuzblütlern, bis auf eine einzige Ausnahme, der braune Senf. Das ist nämlich ein Kohlgewächs. Die drei Arten unterscheiden sich nicht nur in Farbe, sondern auch in Geschmack und Herkunft. Den weißen und gelben, den findet man primär bei uns oder im Mittelmeerraum, im eher westlich orientierten Mittelmeerraum. Der braune Senf, der kommt ursprünglich aus Indien, wird aber jetzt mittlerweile auch bei uns und im Mittelmeerraum kultiviert. Und der schwarze Senf ist ebenfalls aus dem Mittelmeergebiet, da stammt aber eher so aus dem östlicheren Gefilde. In Sachen Geschmack kann man sagen, dass der weiße oder der gelbe Senf der mildeste ist. Der wird übrigens auch aufgrund seines schnellen Wachstums, der weiße Senf wächst nämlich irre schnell, auch als Gründünger eingesetzt. Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern haben früher im Gemüsegebet nach der Ernte immer Senf gepflanzt und der wurde dann mehr oder weniger umgestochen, damit er als Dünger für die nächste Saison herangezogen werden kann. Und wieso wird er eigentlich weißer oder gelber Senf genannt? Das ist auch relativ schnell erklärt. Weißer Senf wird er genannt, weil der Samen eher weißlich ist von der Farbe. Gelber Senf wird er genannt, weil die Blüte von diesem Senf ja einen schönen Gelbton hat. Der braune Senf, der ist schärfer als der weiße Senf. Der wird primär beim Dijon eingesetzt, also beim Dijon Senf. Aber nicht hauptsächlich der braune, sondern mit gelbem, der ist der primäre Senf und da wird halt entsprechend viel brauner Senf zugesetzt. Natürlich findet man braunen Senf auch in anderen Variationen, zum Beispiel im Estragon, dem typisch österreichischen Senf, wieder auch drinnen gefunden. Aber wusstet ihr übrigens, dass der Senf erst scharf wird, wenn er mit Flüssigkeit in Kontakt kommt? Ich habe selbst ehrlich gesagt nicht probiert, weil ich momentan keinen Senfsamen zu Hause habe, aber wenn man Senfsamen so isst, soll es nicht so scharf sein. Und die Schärfe entwickelt Senf erst dann, wenn er, wie gesagt, mit Flüssigkeit in Verbindung kommt. Darum ist es übrigens auch wichtig, dass man Senf immer schön trocken lagert, weil wenn sich dann die Schärfe entwickelt, baut sich das mit der Zeit dann, wenn es feucht ist, immer mehr ab und zum Schluss ja hat man ein nicht so aromatisches Produkt. Last but not least, der schwarze Senf. Und der ist wohl der schärfste von diesen drei Varianten. Der wird hauptsächlich zur Herstellung von Tafelsenf genommen, um mehr oder weniger schöne Schärfe reinzubringen. Aber weil der schwarze Senf auch ein schönes Aroma hat, wird er zum Beispiel gern bei Mixed Pickles, bei eingelegten Gurkel etc. verwendet. Also ihr wisst, diese kleinen Körner, die ihr in diesen Gurkengläsern drinnen habt, das ist im Großen und Ganzen immer ein schwarzer Senf. Bei der Herstellung von Tafelsenf kennen wir im Wesentlichen zwei Arten. Die wohl bekannteste wäre das Dijon-Verfahren und es funktioniert nach folgendem Prinzip. Die ungemahlenen Samen werden mit Wein oder Essig angesetzt. Das kommt dann ganz auf das Rezept darauf an. Und wenn das dann gequollen hat oder ist, wird das Ganze in eine sogenannte Nassmühle reingegeben und dort dann gemahlen. Die Senfschalen natürlich, die saugen sich nicht so an, die bleiben über und die werden dann im Anschluss ausgesiebt. Ja, und den Brei, den ich mehr oder weniger dadurch erzeugt habe, schmecke ich dann mit Gewürzen und Salz ab und fertig ist mein Senf nach Dijon-Art. Die zweite Variante, ebenfalls aus Frankreich, wäre das Bordeaux-Verfahren. Da funktioniert es ein bisschen anders. Da werden die Senfsamen nämlich zunächst mittels einer Stiftmühle gemahlen, und zwar die trockenen Samen. Und auch nur grob gemahlen. Danach wird das Ganze mit Wasser, Essig, Wein, Most, Salz, Zucker und Gewürzen versetzt, mehr oder weniger eine Maische hergestellt. Und die lässt man dann einige Zeit quellen, sprich auch ein bisschen fermentieren. Wenn man das dann erreicht hat, kommt das Ganze in eine Steinmühle und da wird es dann erneut gemahlen und da wird es dann ganz fein gemahlen. Und das Produkt, was daraus entsteht, muss dann zu guter Letzt noch in ein Rührwerk hinein, wo es dann entlüftet wird und ganz glatt gemacht. Die Bordeaux-Senf-Variationen sind in der Regel immer die milderen. Das Dijon-Verfahren bringt eher die kräftigen, schärferen Senf-Varianten hervor und das Bordeaux-Verfahren, wie gesagt, die milderen Varianten. Der Lustenauer Senf wird übrigens nach der Bordeaux-Variante gemacht. Beim Senf gibt es ja, wie wir wissen, unzählige Sorten. Und da möchte ich euch einen kleinen Blick über Österreichs bekannte Sorten geben. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten, wie man Senf machen kann. Er kann geschmacklich sehr variieren, er kann von der Schärfe her extrem unterschiedlich sein. Das hängt zum Beispiel ab, welchen Mahlgrad ich bei den Körnern wähle. Zum Beispiel, wenn ich sie gröber mahle, kann es sein, dass ich einen eher milden, nicht so scharfen Senf habe. Wenn ich ganz, ganz fein mahle, dann kann es sein, dass mein Senf ein durchaus schärfer ist. Und das ist egal, welchen Samen ich verwende. Ich kann zum Beispiel jetzt einen weißen grob malen, ist er milder und wenn ich ihn ganz fein male, ist er halt dann schärfer. Natürlich kommt es auch darauf an, auf das Mischverhältnis der Sorten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 90% weißen habe und 10% braunen oder schwarzen, erhalte ich zwar durchaus einen schärferen Senf, aber jetzt nicht so extrem scharf. Will ich es genau umgekehrt machen, was man natürlich nicht macht, 90% schwarzer, 10% weißer, wäre es ein höllenscharfer Senf. Und dann kann man eben auch noch wunderbar variieren durch die Zugabe von Gewürzen. Und ja, gibt dann auch jede Menge weitere Variationen, welche Flüssigkeit ich nehme, etc. etc. In Österreich hätten wir mal den süßen Senf oder auch Assiercer genannt. Und der bekannteste Vertreter von den süßen Variationen, also sprich, wenn ihr zum Beispiel zu einem Würstelstand hingeht und euer Würstel mit einem Assiercer bestellt, dann gibt es in der Regel in Österreich immer einen, genau richtig, einen Kremser Senf. Und der ist benannt nach der Stadt, wo er ursprünglich produziert wurde. Krems in der Wachau oder man kann auch sagen im schönen Waldviertel. Und der Kremser Senf wird aus weißen und braunen Senfsaaten hergestellt. Beide werden grob gemahlen, im Anschluss mit Zucker und unvergorenen Traubenmost versetzt. Durch dieses grobe Mahlen und den Zucker und eben den Traubenmost erhalte ich einen sehr, sehr milden und süßen Senf. Man erkennt es auch leicht, weil im Kremser Senf, also man erkennt den Kremser leicht, weil er hat sehr viele, wie soll man sagen, so Stücke Pigmente drinnen. Das kommt eben vom groben Mahlen. Es gäbe ja auch noch den bayerischen Senf, der ja auch zu den süßen Senfsorten zählt. Der ist aber nur ähnlich dem Kremser Senf. Ich würde fast sagen, der bayerische ist süßer. Dafür ist der Kremser ein durchaus ein bisschen würzigerer Senf im Vergleich jetzt zum bayerischen. Der nächste Vertreter, den wir anzubieten hätten, wäre der scharfe Senf oder auch der scharfe genannt. Und das ist in Österreich primär mal der Estragon. Das gleiche wie vorher, wenn ihr beim Würstel stand, euch sagt, ein Eitriger mit einem scharfen bitte, dann werdet ihr zu 95% einen Estragon dazu bekommen. Der enthält einen etwas höheren Anteil an braunem Senf, dadurch ist er auch ein bisschen schärfer jetzt als der Kremser Senf. Er wird auch feiner gemahlen und dadurch erreiche ich eben auch das Mehr an Schärfe. Vorhin habe ich es bereits angedeutet, der Estragon zählt wie auch der Kremser Senf zum mehr oder weniger Standardrepertoire in der österreichischen Gastronomie, sei es in Restaurants, in Wirtshäusern oder beim Würstelstand. Diese zwei Sorten Senf werdet ihr übrigens immer finden. Der Estragon ist, was ich herausgefunden habe, übrigens auch ein Abkömmling, sagen wir mal so, des Dijon und zählt ebenfalls als eine Art Dijon-Senf. Eine Variante hätten wir noch, und das ist ehrlich gesagt meine liebste Senf-Variante, das wäre der sogenannte englische Senf. Da gibt es ein paar Hersteller in Österreich, die da wirklich wunderbar haben und ohne jetzt Werbung machen zu wollen, weil ich bekomme nichts bezahlt, aber der beste englische, den man so kaufen kann, kommt von einer ebenfalls kleineren Senfmühle hier in Wien sogar, nämlich von der Firma Ramser. Und die machen einen englischen Spezialsenf und ja, der kann durchaus etwas schärfer sein. Also der, muss ich sagen, ist in Sachen Geschmack und Schärfe wirklich, wirklich einmalig. Also wie ihr bereits herausgehört habt, beim englischen Senf handelt es sich um einen sehr scharfen Senfvertreter. Das kommt daher, da hier weißer und schwarzer Senf gemischt werden. Und bei dieser Variante werden gerne auch zusätzlich scharfe Gewürze verwendet, um das Ganze zu erweitern. Zum Beispiel Chilis oder andere scharfe Sachen wie Creme. Für richtig aber, wenn man wirklich klassischen englischen Senf machen möchte, dann holt man die Schärfe direkt aus den Senfkörnern heraus. Sprich, ich nehme halt einen bisschen höheren Anteil an schwarzen Senf und mahle das dann ganz, ganz, ganz, ganz fein. Es gäbe ja noch viele, viele weitere Varianten von Senf, die man hier erwähnen könnte oder aufzählen könnte, aber ehrlich gesagt, ich will es jetzt nicht übertreiben. Der Vollständigkeit halber erwähne ich vielleicht noch ein paar. Da gibt es zum Beispiel den bayerischen Süßen, den Düsseldorfer Mostard, den violetten Senf, den Sarepta Senf, etc. etc. Aber das würde dann den Rahmen sprengen und ja, das liegt nicht gerade in meinem Ermessen. Ich würde sagen, schauen wir uns, bevor wir zum Rezept der heutigen Folge kommen, den Tafelsenf noch ein bisschen aus historischer Sicht an. Habt ihr zum Beispiel gewusst, und das war mir eigentlich nicht klar, dass die Ursprünge des Senf nicht in Europa sind, auch nicht in Amerika, sondern aus China kommen? Ja, die kennen das nämlich schon sehr lange, die Chinesen. Den Chinesen war die Herstellung von Senf bereits 3000 vor Christi Geburt bekannt, so habe ich gelesen. Und das Ganze gelang dann über Kleinasien und Griechenland mehr oder weniger nach Mitteleuropa. Die Griechen nutzten bereits den Senf so circa im 4. Jahrhundert vor Christus als Heilpflanze. Man findet es immer wieder in alten griechischen Schriften, dass eben man den Senf verschiedenen Sachen nachsagt, verschiedenen Wirkungen nachsagt. Zum Beispiel soll Senf appetitanregend wirken, soll die Verdauung fördern. Senf wird auch gerne als Hausmittelchen wird auch heutzutage noch als Hausmittelchen gegen Rheumatismus genommen, etc. etc. Ja, und die Römer, wie wir alle wissen, waren ja durchaus auch findige Leute und die haben dann im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt schon die ersten Rezepte zur Herstellung von Tafelsenf niedergeschrieben. man darf natürlich deren Tafelsenf nicht mit dem vergleichen, was wir heutzutage als Senf kennen. Das ist natürlich auch was anderes. Primär haben die Römer das aber auch wie die Griechen als Heilpflanze eingesetzt. Im 8. Jahrhundert, so findet man in diversen Schriften, wurde von Karl dem Großen ebenfalls der Senf hoch gelobt und der erließ ein Gesetz oder gab die Empfehlung ab, dass man Senf stärker zu kultivieren hat, dass der mehr oder weniger mehr in Europa Einzug erhalten soll. Und das hat er auch geschafft durch diese Anordnung. Und kurz darauf war Senf eigentlich auf allen fürstlichen Tafeln zu finden. Wer in sein wollte, im Adeligen, ja, der hatte dann natürlich Senf am Tisch. Im 14. Jahrhundert erließen die Herzöge von Burgund übrigens äußerst strenge Richtlinien zur Herstellung von Senf. Und das hat die Produktion in Dijon massiv gesteigert und geholfen. Denn dort konnte man bestimmte Techniken und die haben mehr oder weniger diese Gesetze, also diese Richtlinien erfüllt. Und das hat dann mehr oder weniger es so weit gebracht, dass Dijon so eine Art Zentrum der Senfproduktion wurde seinerzeit. Und erst im 18. Jahrhundert, also wirklich um einige später, ist der Senf dann auch so richtig beim Bürgertum angekommen und war dann äußerst beliebt. Man soll nicht heißen, dass man ihn davor nicht kannte. Nein, um Gottes Willen, man kannte ihn schon, ja. Aber er war eben nicht so beliebt, er war ein reines Luxusgut, was man sich heutzutage ja nicht mehr so ganz vorstellen kann. Und das war dann auch die Zeit, in der viele, viele Senfmühlen entstanden sind, einfach um den Bedarf der Bevölkerung an Senf decken zu können. Nach der vielen Theorie kommen wir doch zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich euch eingangs erwähnt, wenn ihr zu viele Ostereier bekommen habt, man natürlich keine Schokolade, schon welche die Hühner gelegt haben. Man, wer will, kann das auch mit Schokoladeneiern machen. Ich persönlich würde es aber nicht empfehlen. Für den oder die habe ich jetzt ein Rezept, das man wunderbar zur Eierverwertung nehmen kann. Und zwar möchte ich euch heute ein Rezept für Eier in Senfsoße vorstellen. Für 4 Portionen benötigen wir 40 Gramm Butter, 2 gut gehäufte Esslöffel Mehl, 250 Milliliter Rinder- oder Gemüsebrühe. Ihr wisst, frisch gemacht, selbst gemacht oder vom Brühwürfel oder aus dem Glas, das ist euch überlassen. Ja, beide Varianten nicht mag, also Gemüse oder Rind meine ich jetzt, der kann natürlich auch Hühnerbrühe nehmen. Meines Erachtens am aromatischsten, am besten wird es mit Rinderbrühe. Weiters benötigen wir 125 Milliliter Milch, 4 Esslöffel Senf. Da würde ich persönlich entweder Estragon oder einen Sarepta empfehlen. Scharfe würde ich hier eher meiden, also wirklich scharfe, so aller englischer Senf. Kremser wird gehen, aber danach ist die Sauce meines Erachtens ein bisschen zu süß. Aber ich sage mal so, es bleibt eurem Geschmack überlassen, welchen Senf ihr dafür verwenden wollt. Estragon und Sarepta wären meine Empfehlungen, aber im Endeffekt könnt ihr nehmen, was ihr gerne möchtet. Außerdem benötigen wir noch ein Lorbeerblatt, gemahlenen Piment, Salz und Pfeffer. Ach ja, und natürlich 8 hart gekochte Eier. Am besten wäre es, wenn diese Eier beim Servieren noch warm wären. Sprich, das heißt, wenn ihr die Sauce zubereitet, kocht es nebenbei die Eier, damit die eben beim Servieren im Anschluss noch warm sind. Im ersten Step müssen wir mal die Butter im Topf schmelzen lassen. Wenn die schön geschmolzen ist, kommt das Mehl dazu und dann wird gleich mal kräftig umgerührt. Und zwar so lange, bis das Mehl die Butter aufgesogen hat und ganz leicht Farbe genommen hat. Aber wirklich nur ganz dezent Farbe. Wir wollen da nicht jetzt irgendwie Röstaromen erzeugen, es ist nur ganz eine leichte Nuance am Braun entstehen. Wenn wir das haben, löschen wir das Ganze mal mit der Brühe ab und lassen es mal leicht aufkochen. Also einmal kurz aufkochen lassen. Wenn wir das erreicht haben, kommt die Milch hinzu und dann mein Tipp, rührt das Ganze so ähnlich wie bei einer Sauce Bechamel am besten mit einem Schneebesen um, damit sich eben das ganze Mehl mit der Butter schön verteilen kann und damit keine Klümpchen entstehen. Das Ganze lassen wir auch nochmal aufkochen und dann kommen der Senf und das Lorbeerblatt dazu, gut durchmischen und dann wird das Ganze mit Salz, Pfeffer und dem Piment abgeschmeckt. Ich sage jetzt absichtlich nicht wie viel, vor allem vom Piment, weil das überlasse ich wieder eurem persönlichen Geschmack. Es gibt Leute, die wollen Piment, andere eher weniger. Man könnte es im Endeffekt auch komplett weglassen. Für richtig gibt man aber ein bisschen Piment dazu, einfach um das Ganze ein bisschen abzurunden. Wenn ihr das Ganze dann abgeschmeckt habt, dann lasst ihr es bei 20 Minuten und geringer Hitze einreduzieren. Das heißt, leicht köcheln lassen ohne Deckel. Das machen wir aus dem Grund, damit wir da eine schöne, sämige Soße erreichen. Ja, und last but not least, schälen wir unsere Eier, geben die auf unsere Teller, zum Beispiel einen Suppenteller, übergießen das Ganze mit Soße und dann können wir es auch schon servieren. Alternativ könnte man zum Beispiel auch nur Soße reingeben, die Eier halbieren und dann mit der Dotterseite nach oben rein platzieren. Also das ist dann auch dem persönlichen Geschmack überlassen. Als Beilage dazu würde ich persönlich Salzerdäpfel empfehlen, aber wer das nicht so gerne hat, kann auch zum Beispiel sehr gerne ein Schwarzbrot dazu essen. Finde ich, passt eigentlich auch wunderbar dazu. Kurz bevor ich noch zum Ende komme, möchte ich noch auf eine Meldung von der letzten Folge eingehen bezüglich dem Gabelbissen live zuhören. Da gibt es noch ein paar technische Sachen, die ich klären möchte. Aber es wird vielleicht bei der übernächsten Folge schon möglich sein, dass man mir mal ein bisschen lauscht, wenn ich so eine Folge Gabelbissen produziere. Das Ganze wird angekündigt über den Telegram-Kanal. Den erreicht ihr unter telegram.me/Gabelbissen. Dazu benötigt ihr natürlich einen Account bei Telegram. Telegram, wer das nicht kennt, ist eine kostenlose Messenger-App, die ihr für sämtliche Plattformen bekommt, sei es für Mobile Devices, sprich iOS, Android, BlackBerry, was auch immer, als auch für Desktop und für Webbrowser. Bevor es aber dann wirklich soweit ist, werde ich nochmal eine kurze Ankündigung hier im Podcast machen und danach, wenn es mal was zum Mithören gibt, es wird nicht jede Folge sein, die ich live streame, aber vielleicht die eine oder andere, werde ich das Ganze dann eben über meinen Telegram-Kanal ankündigen. Gut, solltet ihr noch Fragen haben zum Senf an sich oder zu unseren Eiern in Senfsoße, dann könnt ihr mich natürlich gerne kontaktieren. Ich helfe euch so gut es geht übers Internet jederzeit gerne weiter. Auf Wunsch können wir uns auch gerne mal am Teamspeak-Server der PodWG treffen. Da habe ich einen eigenen Raum für Gabelbissen und Sprechkräustel und kann euch da ein bisschen Tipps geben, wie ihr was machen könnt oder wenn ihr da ein kleines Problem habt. Dann sage ich wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.